hallo, der Degenhardt. Alter Kampfgefährte aus anti-autoritären Tagen. Auch grau geworden, wie? Doch immer noch ein Auge auf die Zeit läuft, so ist es recht, wie? Ja, wenn man so manchmal jetzt an damals denkt, was wir uns vorstellten von diesem Land, so wie es war, so wie es sein sollte. Und jetzt? Berliner Republik. Wer hätte das gedacht? So sind die Zeiten. In diesen Zeiten. Großdeutschland, Viertes Reich. So diese Leier. Nee, mein Lieber, das ist altes Denken. Das ist was anderes, was Neues jetzt. Schluss mit dem Bifi-Provinziellen, das wollen wir doch auch. Nee? Na schön, es ist was Größeres. Aber der Größenwahn am deutschen Wesen und so weiter, das ist vorbei. Eingebunden in westliche Wertgemeinschaft ist man jetzt und da haben wir doch auch was für getan, wie? Alter Kampfgefährte aus anti-autoritären Tagen. Für diese Zeiten, in diesen Zeiten, natürlich aufpassen, das muss man schon, dass nicht die alten Geister. Auschwitz zum Beispiel, das bleibt unvergessen, das wird nicht verschwiegen. Die dunkle, schwarze Seite Deutschlands gibt es anzunehmen. Aus Verpflichtung sozusagen, dass sowas nie noch einmal vorkommt. Und das heißt, sich künftig immer überall für Menschenrechte einzusetzen. Wenn nötig, auch mit Waffen. So wie in Jugoslawien. Vielleicht auch bald in Russland. Oder noch viel weiter draußen. Ja, auch da, wo Öl und anderes fließt. Bloß jetzt nicht zynisch werden. Und der gute alte Pazifismus, der ist sowieso passé. So sind die Zeiten, in diesen Zeiten. Auch solche Töne wie jetzt zum dritten Mal ist es gelungen. Diesmal gehört der Osten uns. Das ist ein Schwachsinn. Okay, konkret jetzt mal gesprochen. In meinem Garten arbeitet ein Pole und eine Russin putzt bei uns. Von wegen Zwangsarbeit wie damals unter Adolf. Milenka, unsere Russin, die kommt auf einem Mofa angefahren. Dagegen damals, unter Adolf, Zwangsarbeit. Unser Ivan in unserer Klitsche musste der die Scheißhäuser. Kartoffelschalen kriegte der. Ich war noch Kind. Ich darf da gar nicht mehr dran denken. Doch heute tun wir was für die. So sind die Zeiten, in diesen Zeiten. So und jetzt mal unter uns und nebenbei erinnere dich. Wir sprachen an den Stränden Englisch und Französisch, bloß um nicht aufzufallen als Deutsche. Dabei wollten wir doch auch stolz sein auf unser Land. Das kann man jetzt, ja? Unsere Enkelkinder können jetzt an allen Stränden dieser Welt Deutsch quatschen, Deutsch plappern und dabei ihre Burgen bauen. Schöne, viele große, ohne sich zu schämen. Und noch was, alter Kampfgefährte aus anti-autoritären Tagen. Erwachsene Verantwortung. So sind die Zeiten, in diesen Zeiten. So sind die Zeiten, in diesen Zeiten.